schau mal, wie es regnet. Schau, schau mal, wie es gießt. Schau, schau mal, wie es wasser, wie es fährt, oh, wie schießt. Schau, schau mal, wie es wasser, wie es fährt, oh, wie schießt. Grün ist der Holzstrauch und weiß sind die Blier. Und schön sind die schwarzen Augen, aber treu sind zwar nicht. Und schön sind die schwarzen Augen, aber treu sind zwar nicht. Weg ist mir zu weit. Zu dir geh ich nimmer mehr, denn der Weg ist mir.